Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen bei einer weiteren Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit einem ausdrücklichen Lob der Heimarbeit. Und zwar der von Andy Partridge aus Swindon, England. Songideen und Demos aus seinen diversen Heimstudios der letzten knapp 3 Jahrzehnte wird's geben. Und am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. I'm going to play you some tunes, some tunified tunes, to get you all crazy and gone. But you won't hear a thing, tunerific as they are, lest you have your CD player on. Go on then. Thank you. Einladung zu einer Fahrt durch elektrische Gärten, Through Electric Gardens. Der Song wurde komponiert und im Alleingang eingespielt von Andy Partridge. Um zum nicht näher benannten Transportmittel der Wahl zu gelangen, muss man in diesem Song zuerst durch den Höllenschlund treten, vorbei an schreienden Horden, und dann kann die Gleitfahrt durch die elektrischen Gärten beginnen. An Bord sind der Erzähler und sein Schatz. My love and I take our seats, then we fly on breath of sparks. Through electric gardens we will glide. Später betritt man noch einen Leuchtturm aus Sperrholz, geht die zusammengeschraubten Stufen hoch. Beim Bezahlen des Tickets schauen Elvis und ein Charakter namens Olive Oil zu. Ein unübersetzbares Wortspiel mit den englischen Wörtern für Olivenöl und Eule. Andy Partridge's Song über die Fahrt durch elektrische Gärten lässt Erinnerungen an Geisterbahnfahrten hochkommen oder an jenen Trip von Jimi Hendrix ins Land elektrischer Damen, Electric Ladyland. Vielleicht auch Erinnerungen an den ein oder anderen psychedelischen Song über den Besuch in einem mysteriösen Haus. Die Bilder des Songs tun ihre Wirkung aber auch ohne solche Vorerfahrung, und schließlich ist da ja auch noch die Musik. Alle Stimmen und die komplette Begleitkapelle wurden, wie gesagt, von Andy Partridge inszeniert und aufgenommen in seinem Heimstudio in Swindon in der englischen Grafschaft Wiltshire. Die Möglichkeit, Klänge aufzunehmen, begeisterte den Musiker erstmals Mitte der 60er Jahre. Mit 12 Jahren hatte er von seinen Eltern zu Weihnachten ein erstes eigenes Tonbandgerät erbettelt. 1965 war das. Inzwischen ist Andy Partridge 53 und im September letzten Jahres erschien ein 9-CD-Album von ihm mit lauter Demo-Songs aus privaten Anlässen, Auftragsarbeiten oder Demos für die von ihm mitbegründete Band XTC. Die A Cappella-Einleitung dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk war auch aus diesem 9er-Album und in dem Text heißt es: Ich werde euch ein paar Songs vorspielen, Songs, die euch verrückt machen werden, von denen ihr ganz weg sein werdet. Aber hören werdet ihr nichts, wenn ihr nicht euren CD-Player anstellt. Also macht schon. Andy Partridge schreibt im CD-Booklet zu der A Cappella-Miniatur, wie sehr er die Tradition der Selbstverweise in diversen Kunstformen liebt. Etwa Bilder, in denen der Maler noch seine eigene malende Hand mit einbaut, oder Songs auf Vinyl-LPs, die den Zuhörer auffordern, jetzt am Ende der ersten LP-Seite die Platte doch umzudrehen und weiterzuhören. Fuzzy Warbles nannte Andy Partridge gewohnt wortwitzig die CD-Sammlung mit Demos ab 1978. Der nächste Song handelt davon, wie Seemöwen dem Erzähler zurufen, sich doch endlich zu trauen, seine Angebetete zu küssen. Seagulls screaming, kiss her, kiss her. Close but out of reach. The waves look painted on. Seagulls screaming, kiss her, kiss her. The sea is warship gray. It whispers fool then slides away. Black coastline slumbers on. While seagulls screaming, kiss her, kiss her. And all the flags that flap on the pier ask, but one thing is clear, she's nearer. Dead deck chairs under shrouds and minstrel mouths, her hair still smells of salt. Seagull screaming, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her. He who hesitates is lost. If you want her, you kiss her, seagulls screaming. Kiss her, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her, kiss her. First thing in the morning, last thing at night. Das Rad der Jahreszeiten dreht sich immer weiter, treibt Leben aus dem kalten, toten Boden. Es wird grün. Nur mein Schatz, staunst du nicht manchmal auch über den Nebel, den Hagel und den Donner? Über das Baby und seine Nabelschnur? Fragst du dich nicht, wer dieses Rad antreibt? Ich werde wirklich durcheinander, wenn ich darüber nachdenke, wer all das erschaffen würde. Jeder sagt, mach bei unserer Religion mit, komm in den Himmel. Ich sage, nein, danke, Gnade meiner Seele, da bin ich schon. Das waren Zeilen aus dem gerade gehörten Song Season Cycle von Andy Partridge. Zu finden ist er, wie das Liebeslied davor, in einer üppigen CD-Sammlung mit Demos aus diversen Heimstudios von Andy Partridge. Das Lied mit den wunderbaren Gesangsharmonien und dem weisen Text entstand Mitte der 80er Jahre und erschien erstmals auf dem 86er XTC-Album Skylarking. Das Lied davor entstand in den 90er Jahren, ein Liebeslied, wie gesagt, mit stark autobiografischen Zügen von Andy Partridge für seinen Schatz Erica. Hier ist ein Demo von Partridge für die damals als New Wave gehandelte Band XTC, eine der ersten Aufnahmen, bei denen sein damals brandneuer Vierspur-Kassettenrekorder zum Einsatz kam. 1982 war das. Young Cleopatra heißt die Nummer, vorgesehen war sie für das XTC-Album Mama. Veröffentlicht wurde sie erst mehr als 20 Jahre später auf Volume 5 von Andy Partridges Sammlung Fuzzy Warbles. I see them offering you gum, I hear this warning scooter's hum, a tribe of polyester warriors spellbound. They bring you offerings to please, like cigarettes on ULPs, you'll have them on their knees and baby, just to play with your comb. One glance from those two eyes will seal your playground. Ein Lob der Heimarbeit ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Gepriesen werden heute Nacht das musikalische Handwerk, der literarische Witz und Tiefgang, das aufnahmetechnische Know-how, die britische Selbstironie und last not least die Genialität von Andy Partridge. Anlass sind die 9 Fuzzy Warbles CDs mit Heimaufnahmen, die Andy Partridge seit 2002 veröffentlicht hat. Ende letzten Jahres sind sie alle zusammen in liebevoller Aufmachung zusammengefasst worden. Die Hochglanz-Papphülle des Albums im großen Querformat ist wie ein Briefmarkenalbum aus den 60er Jahren aufgemacht. Die Hüllen der einzelnen CDs sind dann selbstverständlich Fantasiebriefmarken und die sind dann noch als Dreingabe in Briefmarkengröße beigelegt. Andy Partridge selber hat das Designkonzept erdacht und das war auch schon bei vielen LPs und CDs seiner Band XTC so gewesen. Komplett alle Songtexte sind in den einzelnen Booklets abgedruckt und mindestens ebenso lesenswert sind Andy Partridges Anmerkungen zu Entstehen und Inhalt der Nummern. Konzipiert wurden die 9 CDs so, dass sie als Einzelstücke abwechslungsreiche musikalische Kost bieten. Sie springen zwischen den Epochen hin und her, werfen manchmal inhaltliche Verbindungen auf oder kontrastieren Klamauk und Empfindsamkeit, Krachiges und Zartes, wie eine Radiosendung zum Beispiel. Es überrascht dann auch nicht, dass Andy Partridge auch schon Sendungen für die BBC gemacht hat. Hier ist so eine spannende Sequenz von Andy Partridge, 3 Songs hintereinander aus Volume 4 der Demosammlung Fuzzy Warbles von Andy Partridge. We'll be right back. Gehört also auch zu den Musikern und Musikerinnen, die sich an den Rhythmen erfreuen können, die entstehen, wenn eine Saphir- oder Diamantnadel ihre endlos runden in den Auslaufrillen einer altmodischen Schallplatte dreht. Die Schallplatte, deren kratzenden Rhythmusteppich der letzten Nummer abgab, war tatsächlich eine sehr altmodische. Sie drehte sich mit 78 Umdrehungen und war noch aus Schellack. Du findest eine alte 78er-Platte in einem Trödelladen, erklärt Andy Partridge dazu im Booklet der Fuzzy Warbles CD. Auf dem Etikett ist nur unleserliches Gekrakel, du kommst nach Hause, legst sie auf und das da hörst du dann. Der Song vor diesem Stück trägt den Titel »Die hässliche Unterseite«. Laut Partridge handelt der Song von »Politics, Marriage, Life, the whole bloody lot«, »Politik, Ehe, Leben eben«. Zuerst ist da der Händedruck, so warm, dass man ihn backen könnte, heißt es in dem Song. So gemacht, damit man nicht die hässliche Unterseite bemerkt. Dann gibt's die Hochzeit, den koordinierten Gang ins Bett, das Zerreißen des Märchens. Und die Sache mit Politikern ist die. Sie kämen mir ja nicht so verdächtig vor, wenn ihre schlimmsten Positionen und ihre hässliche Unterseite zu Gesicht zu bekommen wären. Aber nach den Wahlen, wenn der Zuckerguss ab ist, haben sie dich eingesackt und sie strahlen. Junge, sind die hässlich unten drunter. Andy Partridge wäre nicht Andy Partridge, wenn das Ganze dann doch nicht nur eine zynische Zeigerfinger-Wackelaktion wäre. Es gibt noch eine weitere Drehung in dem Song. Er zieht sich nämlich gleich selber in die Betrachtung mit ein. Schau dir die unattraktiven Seiten an, die uns real wirklich machen. Los, es ist völlig okay, wenn du dabei weinst. Wo du reingetreten bist, das ist die Wahrheit und die kriegt man nur ganz, ganz schwer mit einem Glas Limonade wieder ab. Soweit Andy Partridge in The Ugly Underneath vom Ecstasy-Album Nonesuch aus dem Jahr 1992. Das war gerade aber nicht die Ecstasy-Version des Songs, sondern ein Heimdemo von Partridge. Los ging diese erste Trilogie mit einem Demo, das nicht bei Andy Partridge zu Hause aufgenommen wurde, sondern im Keller der Stadthalle von Swindon. 1979 war das. Zu hören war diesmal nicht nur Andy Partridge, sondern die komplette Band Ecstasy. Neben Partridge Gitarre und Gesang, Colin Moulding Bass und Backing Vocals, Terry Chambers Schlagzeug und Dave Gregory Gitarre und Backing Vocals. Helikopter heißt der Song. Hier ist noch so eine spezielle Folge von Andy Partridge Demos, genauso in dieser Reihenfolge in Szene gesetzt von Andy Partridge. Der älteste Song ist hier aus dem Jahr 1978. At 12 o'clock on daylight hours, all warm, you'll be Believe if it's false or it's true. Das war die zweite Trilogie von Songs aus dem Demo-Archiv von Andy Partridge. Alle drei erschienen in dieser Form erstmalig 2002 auf der ersten CD der Reihe Fuzzy Warbles, eben von Andy Partridge. Los ging's mit Miniature Sun, danach gab's einen Song über einen lügnerischen und deshalb verhassten Manager der Band XTC, I Bought Myself a Lyrebird hieß die Nummer, und zum Schluss gab's Complicated Game, ein nicht ganz ausgearbeiteter Song mit mehr oder weniger improvisiertem Text. In der nächsten Nummer von Andy Partridge kommt das Menschengeschlecht als Ganzes nicht besonders gut weg. Der Song ist eine Art Warnung vor dem Menschen, gerichtet an Tiere. Obscene Procession heißt die Nummer, obszöne Prozession. Especially when they're hungry. Das war ein Andy Partridge Demo von Mitte der 80er Jahre. Obscene Procession heißt der Song. Veröffentlicht wurde er, wie alle anderen in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, in der neuen CD-Sammlung Fuzzy Warbles. Genau gesagt heißt dieses Album The Official Andy Partridge Fuzzy Warbles Collectors Album. Die erste Soundcheck-Stunde mit Heimdemos von Andy Partridge geht jetzt so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt noch ein Song von Andy Partridge, der sich der Beobachtung widmet, dass sich unter der Oberfläche des eigenen Ichs, des höflichen, freundlichen Zeitgenossen zum Beispiel, einige unangenehme Dinge verbergen. Halloween ist die eine Nacht im Jahr, in dem die Maske fällt und wir sehen, wer wir wirklich sind. Halloween ist die Nacht, die wir fürchten sollten, wo die Fassade zerreißt und wir jede persönliche Narbe erblicken. Es läutet Mitternacht, Hexenstunde, gegenüber Fremden bin ich süß, aber innen drin bin ich sauer. Der Song endet in albtraumhaften Bildern und völliger Identitätskrise. Halloween von Andy Partridge, komponiert und aufgenommen Anfang dieses Jahrtausends. Mask slips and we see who we really are. Halloween is the one night we should fear, when the fabric rips and we glimpse every private scar. Midnight chimes, the witching hour, sweet to strangers, but inside I'm sour, and the darkness is lighting up all that it can. Dead of night, but I'm cursed with life, a jack-o'-lantern hollowed by a knife, and I'm praying, don't leave me alone. And we see who we really are. Memory calls not for trick or treat, but to push it skewers through my thinking meat. And the mirror pictures a crumbling sham. Every monstrous fantasy has come to call upon the face of me, and I'm nearer to not knowing just.